Die Parteikanzlei steht schon immer auf dem Standpunkt, dass der Verbrecher ohne viel Federlesens ins KZ gehört. Ay, mira, chama. Estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. Ob das so ganz richtig ist mit der Actualidad Venezolana, das stelle ich mal dahin. Aber hier ist wieder Niemandsland. Hallo. Es ist wieder Samstag. Wir senden wie immer von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Wir sind eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Niemandsland bietet allen interessierten Hörerinnen und Hörern weltweit aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Wir von Contrabanda sind ein freies Radioprojekt, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 21. Januar 2012. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Hirskatz. Jedes Geld und jeder Boy ist für deinen Schmerz. schlecht dabei. Es wird ein schwindelig von dem Schwindel. Alles, alles, alles Schwindel. Unberufen, toi, toi, toi. Bürger schwindelt, Staatsmann schwindelt. Schwindel, was die Zeitung schreibt. Moral und Sitte, rechts, links und Mitte, ehrlich ist, was übrig bleibt. Alles sucht sich zum Betrügen nah, sonst müsste ich wirklich lügen. Eins, das kann ich glatt beteuern, könnt den Schwindelmann besteuern. Hätte der Staat nicht Sorgen mehr, denn dann wär Millionär. Und wohin du spuckst, alles ist heute ein Gesindel. Jedes Girl und jeder Boy, es wird rein und schlecht dabei. Es wird dann schwindelig von dem Schwindel. Alles, alles, alles Schwindel. Unberufen, toi, toi, toi. Die Biermüsselblasen, das ist leider, leider Vergangenheit. Am 18. Januar 2012 war das letzte Konzert. Eine Institution schafft sich ab. 35 Jahre lang haben Christoph Hans und Michael Well als Biermüsselblasen zusammengespielt. Jetzt ist es vorbei. To Bavaria, welcome to your area. Blue Mountains, Lakes, nice countryside. In Bavaria, die Möglichkeit. Drinking beer from großem Moss. Weißwurst und Leberkass. Hollari und Hollara. Radi, Brezen, Oberstar. You arrive from everywhere. Shining in Bavaria, it's never raining. Drinking beer from großem Moss, Weißwurst und Leberkass. Hollari und Hollara, Radi, Brezen, Oberstar. If you come from America, welcome to Bavaria. And if you Weißwurst und Leberkass, nix Hollari und Hollara, nix Radi, Brezen, Oberstar. Tante Ida Kima. We are we and we write das Hass, it's Bavarian Liberalitas. We are the Jesus Mountain Chetniks, fighting for the Grutze Fix. Drinking beer from großem Moss, Weißwurst und Leberkass. Hollari und Hollara, welcome to Bavaria. Welcome to Bavaria. Welcome to Bavaria. Im ersten Teil des Niemandslands wird's recht bayerisch zugehen, mit den Biermüsselblasen natürlich. Diese Pioniere der neuesten und der Neuerung der, könnte man sagen, der bayerischen Volksmusik. Biermüsselblasen. Ja, in Fürth war ihr Abschiedskonzert. Das war, heute ist der 21., das war am 18., das war der Mittwoch. Wir hatten schon gesagt, eine Institution schafft sich ab. Zum allerletzten Mal trat die Biermüsselblasen, oder Plural, traten die Biermüsselblasen gemeinsam auf und zum allerletzten Mal gemeinsam mit niemand Geringerem als Großmeister Gerhard Polt. Damit ist eine Ära bayerischer Kulturgeschichte zu Ende. Regelt den Verkehr, Bobos waren unser Haus. Es darf nicht sein, dass wir als Papageien enden, die immer nur wieder ihre eigenen Texte aufsagen. Das sagt der politische Kopf der Gruppe, Hans Weil. Wir waren nie eine Valley Family. Letztes Jahr am Sonntag Todesgefahr, ein Websen ist ausgenommen. Beim Stangelwirt im Biergarten, in der Früh sind sie erst heimgekommen. Und ich tröste alle diejenigen, die sehr gut Deutsch können, verstehen aber leider nichts. Das geht auch vielen Deutschen so. Der bayerische Dialekt ist für einen großen Teil der Norddeutschen und alles, was aufwärts Bayern ist, ist ja Norddeutsch, relativ unverständlich. Mit ihrer einzigartigen Melange aus unerschrockener Kritik an den bayerischen Verhältnissen, Achtung, die gab's und die gibt's, die lange Zeit im Wesentlichen von nur einer Partei dominiert wurden, der CSU natürlich, und erstklassiger Volksmusik sorgte die Biermüsseblossen seit 1976 immer wieder für Aufruhr. Als Nestbeschmutzer wurden die drei Wellbrüder einst von ihren Gegnern beschimpft. Wenn sie beispielsweise Demos gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf unterstützten, gegen den Rhein-Donau-Kanal und mit dem Baywa-Lied eine provokante alternative Bayern-Hymne schufen, woraufhin sie im Bayerischen Rundfunk lange Zeit nicht mehr gespielt werden durften. Ja, wir sind schon da. Vereinigt haben sie noch nicht gespritzt, sie haben sie selber übertroffen. Verbrennt ist nur ein Zigsindel, von 1000 sind der Suffer. Die waren doch eh total verschissen. Die Hühnerkäfigzellen, Feuerwehren schützen, Feuerwehren löschen, Feuerwehren kämpfen gegen Salmonellen. Weil die Gemeinde pleite ist, muss man den Haushalt schonen. Drum gibt's fürs neue Feuerwehrhaus bloß nur lumpige 8 Millionen. Doch die Kellerbar haben's durchgesetzt, drum in der zweiten Etage. Und für den neuen Spritzenwong ein super Dürfgarage. Bloß die anderen dann sie aufregen, von wegen Gold nachschmeißen. Weil für'n Kindergarten kein Gold da ist, dann sie jetzt das Mai aufreißen. Doch auf unseren neuen Bürgermeister kann die Feuerwehr vollzählen. Feuerwehren schützen, Feuerwehren löschen und Feuerwehren wählen. Ja, die fetzen ordentlich los. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. In Bayern gibt es nicht mehr das kapitalistische Einparteiensystem. Sogar im Freistaat hat sich eine neue Politik durchgesetzt. Die CSU hat ihre Lizenz zum Alleinherrschen verloren und die sogenannten linken Querulanten von einst sind mit ihren im Grunde wertkonservativen Positionen längst keine Außenseiter mehr. Das Herz der Wellbrüder hing immer an einer unpathetisch verstandenen Volkskultur, an Stuben- und Spielmusik und am Volkstanz. Das sind alles Wörter, die auf Deutsch natürlich fürchterlich klingen, wenn man sie aus der Perspektive der Generation des Faschismus betrachtet, aber gerade Leute und Musiker wie die Wellbrüder haben dafür gesorgt, dass diese Perspektive aufgebrochen und umgekehrt wurde und dass dem rechten Mob, könnte man sagen, die Volksmusik wieder aus der Hand genommen wurde und dass die Volksmusik durchaus vereinbar ist mit fortschrittlichen, menschenfreundlichen und linken Positionen und auch vom denkenden Teil der Bevölkerung gehört und benutzt werden kann. Für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieser Volksmusiktraditionen haben die Biermüsselblosen also Wegweisendes bewirkt. Du Schützenverein! Seit 1981 trat die Biermüsselblosen darüber hinaus regelmäßig mit Gerhard Polt auf. Wir haben ihn hier im Limansland sehr gerne gebracht, den bissigen, sarkastischen Polt. Vor allem an den Münchner Kammerspielen konnten die Wellbrüder ab 1984 mit ihrem Programm München leuchtet viele gemeinsame Projekte realisieren, an denen Georg Ringsgwandl, Gisela Schneeberger, Jörg Hube, Dieter Hildebrand und viele andere beteiligt waren. Auf Einladung des Goethe-Instituts reiste die Biermüsselblosen unter anderem nach Japan, Südkorea und Afrika und schaffte es dort ebenso gut, Sprachbarrieren zu überwinden wie im Rheinland oder im hohen Norden der Republik. Wir wissen genau, wer euer gegen unseren Bürgermeister hetzt. Wir wissen genau, wer uns euer die Schnecken ins Gmiersgartlein setzt. Wir wissen genau, wer für die neue Feuerwehr vorne wieder nichts spinnt. Wir wissen genau, wer unsere tapferen Gebirgsschützen Trachten-SS nennt. Wir wissen genau, wer uns selber in die Schnecken nun einer Waschpulver reinlernt. Wir wissen genau, wer zu der Scientology-Sekten gehört. Wir wissen genau, wer uns aber die Geranien vom Balkon überreißt. Wir wissen genau, woher Drecksau am Golfplatz über in die Lichern scheißt. Wir wissen genau, wir wissen genau, wir wissen genau, wer über uns alle lacht. Wir wissen genau, wie man so einen katholisch macht. Wir wissen genau, wer sein Häusl total unterversichert hat gegen einen Brand. Das ist die Schande. Das ist die Schande. Das ist die Schande. Das ist die Schande. Das ist die Schande. Ja, so ein schöner Brand. Das ist die Schande. Das ist die Schande. Das ist die Schande. Schöner Brand. Das ist die Schande vom Oberland. In einem Interview wurden die Biermüsselblossen gefragt, was sie sich denn am meisten wünschen jetzt für die Zukunft nach ihrem gemeinsamen Auftreten. Hören wir mal. Dass wir gesund bleiben. Ich glaube, das Wichtigste, oder? Ich meine, wir sind auch in einem Alter, wo man und dass jeder, ja, irgendwie das, dass wir gesund bleiben. Ich glaube, das Wichtigste, oder? Ich meine, wir sind auch in einem Alter, wo man und dass jeder, ja, irgendwie das, dass er eigentlich die Wünsche, die Sachen, wo er sich vorgenommen hat, eigentlich, dass das möglichst gut klappt und jeder da gut rauskommt. Ja, also das hat der Michael schon ganz gut gesagt. Also das ist schon das Wesentliche, aber ich wünsche mir natürlich, dass ich einfach, also ich bin ja auch ganz gerne auf der Bühne und dass ich einfach in der Formation, die man sich jetzt vornimmt und das jetzt rauskristallisieren muss, dass das klappt. Für mich nach 35 Jahren in einer gewohnten Umgebung auf der Bühne ist das jetzt ein vollkommenes Neuland. Das wünsche ich mir, dass die Rollenfindung, die man ja da neu definieren muss und diese neu rauskristallisieren muss und ergeben muss, dass das gut hinhaut. Ich wünsche mir, dass wir alle drei einigermaßen gesund bleiben, dass jeder von uns, wie der Michael schon gesagt hat, das macht und machen kann, was er gern macht und einen Spaß zu haben leben. Wenn ich weiterhin das machen kann, was ich gern mache, auf der Bühne und mir auch Sachen traue, also lebendig bleib, dann bin ich vollkommen zufrieden. Ja, das waren Christoph, Hans und Michael, die Wellbrüder, die seit so vielen Jahren die Biermüsselblossen gebildet haben. Das Wasser gehört zum Waschen, der Wein, der gehört für'n Durst. Das Bier, das gehört zum Trinken, für'n Hunger gibt's eine Wurst. Auf den Topfen, auf gehört der Degel, der Schlüssel nach ins Schloss. Die Kirchen gehört zum Pfarrer und der Sattel auf aufs Ruß. Die Kirchen gehört zum Pfarrer und der Sattel auf aufs Ruß. Der Wohnwagen gehört zum Wohnen, das Auto gehört zum Fahren. Die Holländer gehören aufs Radeln auf und nicht auf die Autobahn. Zum Doktor gehört die Nacht und zum Kanal der Rat. Die Rentner gehört die Zukunft, die Renten gehört der Katz. Die Rentner gehört die Zukunft, die Renten gehört der Katz. Bayern gehört die Zukunft, jedoch der raue Hahn. Kehrt wie das schöne Altmühltal der Vergangenheit längst an. Auf Drosen, da gehört Blattlaus, teilt Salmonellen in Tiramisu. Und der Gerhard Schröder, der kehrt in CSU. Und der Gerhard Schröder, der kehrt in CSU. Der Fußball kehrt ins Tor vom FC Bayern, nein! Und die Münchner Löwen, die kehren am Lätschen frei. Die Dosen kehren verboten, a Flaschen kehrt entkorkt. Der Müll, der kehrt recycelt und der Goppel kehrt entsorgt. Der Müll, der kehrt recycelt und der Goppel kehrt entsorgt. Zum Mist, da kehrt der Käfer, zum Ochsen kehrt das Hai. Das Plutonium kehrt den Sperrvertrag und nicht den Kastor, nein. Das zu den Spesen gehören die Ritter, zur Markt da gehört der Pfennig. Die Schulden gehören uns alle, der Tegernsee gehört wenig. Die Schulden gehören uns alle, der Tegernsee gehört wenig. Zum Rind da gehört der Wahnsinn, zum Knack da gehört der Hals. Der Molk, der gehört zur Menschheit, behaupten sie den Fals. Er gehört zum Heider und ist gerade mal gesagt. Wer mit solch einer Bagage verkehrt, der gehört zum Teufel gejagt. Wer mit solch einer Bagage verkehrt, der gehört zum Teufel gejagt. Wer freiwillig zur Warnsteiner sauft und hat Schädelweh hinterher, mit dem haben wir kein Mitleid, dem gehört einfach nicht mehr. Zur Mafia gehört die Camorra, zu den Banditen gehören die Räuber. Sat 1, das gehört am Leo Kirch, der Bayerische Rundfunk gehört am Stäuber. Sat 1, das gehört am Leo Kirch, der Bayerische Rundfunk gehört am Stäuber. Schwarzfahren gehört doch nicht zur organisierten Kriminalität. Aber oi, weil bloß schwarz wählen, das gehört sich einfach nicht. Anfang gehört das Ende, zum Nichtsein gehört das Sein. Zum Pudel gehört der Kern, jetzt fällt mir nix mehr ein. Und wenn's Programm da aus ist, kehren wir im Wirtshaus ein. Noch einmal guten Morgen. Einen schönen Gruß an alle diejenigen, die erst jetzt aus den Federn gekrochen kommen, beim Tässchen Kaffee sitzen und natürlich Niemandsland hören. Und Werner ist auch hier. Guten Morgen, Werner. Hallo, wie geht's? Guten Morgen, gut. Ich habe mir gerade die Zeitung gekauft und da gucke ich mir die erste Seite an. Hier ist sie, da bist du doch voll zufrieden, ne? Du auch. Eine Kaution. Millionen. Für den Musterbürger. Das sind doch auch mal gute Nachrichten zwischendurch. Gut, den Hörern muss man natürlich erklären, um wen es sich da handelt. Es geht um einen korrupten Provinzpolitiker, der die Millionen sich in die Taschen gestopft hat, der seine Parteifreunde mit Millionen Schachergeschäften bei Laune gehalten hat. Und dieser Mann ist jetzt verurteilt worden. Er ist aber auf Kaution, soweit ich das weiß. Der Mann heißt Fabra. Fabra, der ist, was in Deutschland ein Ministerpräsident wäre, in einem Bundesland, ist er hier in Valencia, in der autonomen Landesregion Valencia. Und Valencia ist ungefähr das, was Griechenland in Europa ist. Valencia ist ein Milliardengrab, wo die Gelder nur so verschwinden, wo aber inzwischen die Schulen geschlossen werden und die Kinder im Moment in kalten Räumen sitzen, weil die Landesregierung kein Geld hat, um die Schulen zu heizen. Ist doch richtig, oder? Die heizt sie nicht mehr. Ja. Aber gut, hoffen wir, dass die Justiz ihm jetzt versucht einzuheizen. Ihm, diesem Carlos Fabra, der Ex-Präsident von der Deputation von Castellón. Und verknackt ist er noch nicht, aber jetzt wird's Verfahren erstmal mündlich geben gehen. Also er ist einer dieser Repräsentanten, der da zum Beispiel durchgesetzt hat, diesen Flughafen in Castellón, ne? Der weiß der Teufel, wie viel Geld gekostet hat und wo bis heute nicht ein einziges Flugzeug gelandet oder gestartet ist, ne? Aber gut, einer von vielen halt. Na, so in letzter Zeit hört man dann alle diese Namen jeden Tag in der Zeitung, der Schwiegersohn vom König Urdangarin, dann sogar hat's jetzt erwischt den Ex-Chef des Arbeitgeberverbands, Gerardo Díaz Ferran, ne? Weil er sich ungerechtfertigt bereichert hat, ja, das ist der, der vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr noch gesagt hat, wir alle müssen mehr arbeiten, für weniger Geld, ja. Also der Chef von eine seiner Firmen war Viajes Marsans, ne, wo sie den Kunden Geld abgenommen haben, für Tickets, die sie nachher nicht bekommen haben. Ja, man muss sagen, die Firma war schon längst pleite und die haben an den Schaltern noch weiter Flugtickets an Kunden verkauft, wissentlich, und haben sich das Geld einkassiert und eingesteckt. Wo danach gefragt wurde, dann hat er dann, wörtlich weiß ich es nicht mehr, aber so ungefähr gesagt, naja, die Leute, die diese Tickets kaufen, die sind ja selber blöd. Bei so einer Firma wie meiner, da würde ich auch keine kaufen. Ne? Der frühere Arbeitgeberpräsident. Und auch da unten Valencia, ne? Der Camps, ja sowieso, ne? Der Ex-Präsident von Valencia zusammen mit seiner Freundin Rita Barbera, die ihre Louis Vuitton-Taschen stolz spazieren, trägt, diese Geschenk kriegt und dann nur dazu sagt, das sind halt so kleine übliche Geschenke. Ne? Der Kamps mit seinen Anzügen. Ich habe noch das Bild im Kopf, wo die zwei in so einem offenen Sportwagen, ich glaube es war ein Porsche, rumfahren. Kamps sitzt am Steuer und dann winken sie so dem dummen Volk zu und freuen sich. Ja? Oder auf dem Baleares, Jaume Matas, auch ein Ex-Präsident, wegen dem Fall Palma Arena, wieder Korruption. Also überall, oder Gürtel sowieso, ja. Überall tut sich was, ne? Und ja, unseren deutschsprachigen Hörern sollte man vielleicht kurz erklären, Gürtel ist ein deutsches Wort, das die Staatsanwaltschaft und die Polizei als Titel gegeben hat für eine Korruptionsaffäre hier in Spanien, die illegale Parteienfinanzierung, Veruntreuung von öffentlichen Geldern und Bestechung und Korruption benennt. Das ist der sogenannte Caso Gürtel, wie die spanische Justiz und die Presse diesen Fall getauft hat. Das kommt daher, weil der Hauptbeschuldigte in diesem Prozess ein gewisser Herr Correa ist, das heißt eben so viel wie Gürtel. Ja, und da könnte man echt einen Eindruck kriegen, ne? Also das sind, ich habe jetzt nur die Fälle aus der letzten Zeit, die bekanntesten genannt, ne? Wenn wir nach Katalonien gehen, da wäre dann der Fall Millet, ne? Oder auch Psoe, nicht nur die Pepe steckt natürlich mit drin in Andalusien, bald wird jetzt der Bono vor Gericht kommen. Und da könnte man ja echt den Eindruck kriegen, da passiert ja was, ne? Die tun ja was gegen die Korruption und so weiter. Aber leider ist das halt nur die Spitze des Eisbergs, ja. Was man merkt, was man mitkriegt, was bekannt wird, wo sie dann halt geschnappt werden. Also ich glaube, wir würden nicht sehr falsch liegen, wenn wir sagen würden, die von der herrschenden Politikerklasse da sind ruhig 90% korrupt. Und vielleicht 5% oder 10%, die es nicht sind oder noch nicht sind und sich ehrlich bemühen und so weiter. Aber gut, und das ist nur die offizielle Korruption, was illegal ist. Daneben gibt es natürlich noch die legale Korruption. Oder die institutionalisierte Korruption. Die legale, also jetzt gerade von den letzten Tagen wieder ein Beispiel, Banco Santander. Die größte oder zweitgrößte Bank hier in Spanien, da geht jetzt einer in Ruhestand. Ne? Die Nummer 3 dieser Bank, warum geht er in Ruhestand? Weil die Nummer 2, dessen Nachfolger er werden wollte, hat die Nummer 2 hat jetzt die legalen und juristischen Probleme wohl überstanden und macht jetzt weiter. Also die Nummer 3 hat dann gesagt, hier habe ich keine Zukunft mehr und habe dann beschlossen, in Ruhestand zu gehen. Ja, was kriegt er jetzt mit, damit es ihm an nichts fehlt im Ruhestand? Fast 70 Millionen Euro. Du sagst, kriegt er mit, nennen wir es anders. Er nimmt sie sich mit dem Recht derjenigen, die sich wahrscheinlich seit Jahrhunderten die Taschen füllen, wenn sie an der Macht sind. Und dieses er bekommt, ist natürlich sehr relativ. Das ist die Clique, die sich einfach bereichert und nimmt, wo sie denkt, da hat sie ein Recht zu. Das heißt, das ist legaler Diebstahl. für nichts. Die Gegenleistung ist so gut wie null. Im Gegenteil, diese Leute richten mehr Schaden als Nutzen an. Man könnte da ordentlich bezahlte, aber ehrliche Funktionäre hinsetzen, die würden den Job wahrscheinlich 10-mal besser machen und würden nicht ein Tausendstel dessen kosten, was diese Leute da verprassen. Diese fast 70 Millionen, das setzt sich zusammen aus einer Betriebsrente, ne, die, und so weiter, und so weiter. Lebensversicherung, ja, und so, ja. Und den armen Rentnern wird dann jetzt dieses Jahr die Rente zwar um 1% erhöht, aber gleichzeitig wieder die Einkommensteuer raufgesetzt. Also so sieht's aus. Aber es ist ja nicht nur hier, das ist ja vielleicht ein Trost, ne? Die Königin von Inglaterra, die braucht jetzt die braucht jetzt wieder eine neue Yacht. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau. 60, 70, 80 Millionen soll die kosten, ja. Okay, das sind die letzten Neuigkeiten von hier. Gut, es gibt natürlich noch viel mehr Neuigkeiten, die werden wir jetzt im Laufe der Sendung bringen. Da geht's um eine moderne und vielleicht sogar absurde Version der Titanic-Geschichte. Dann geht es um Brustimplantate, es geht um die Trauer der alten Faschisten, um einen der ihren, der hat abgedankt, ein alter Faschist ist friedlich im Bett gestorben, er hätte Schlimmeres verdient, und natürlich wie immer jede Menge Musik hier im Niemandsland auf 91.4 FM. Wir hatten zu Beginn die Biermüsselblasen gespielt, die haben sich zurückgezogen aus dem offiziellen Konzertgeschäft. Die haben sich offiziell aufgelöst. Die Biermüsselblossen. Ja. Soll deine Rede halten, was Rinder, Wahn und Schweinepest fürs Bayernland bedeuten. Bevor ihr auf nach Brüssel fahrt, da geht ihr noch spazieren und dorthin bei die Schaf draus die Rede einstudieren. Die Schaf, die stingen um mir rum und heben einen Kopf auf die Mensch probiert. Das Wunderwerk der Gentechnik wird jetzt präsentiert. Drei geklonte Claudia Schiffer, optisch ganz genau. Busen, Haar und Haxen, die Augen himmelblau. Wir die drei aus Mai aufmachen, da stolz der Tor auf die Mäh. In Bayern, ganz Europa tut sich fragen, wie wird das Volk entscheiden, was wird die Mehrheit sagen? In Zaire und Otunga Tunga ging das Regime zu Ende. Kommt jetzt auch im Bayernland endlich eine Wende. Doch wie die Wahl wieder ausgeht, leid ist, wisst ihr's eh. Thank you. eine Villa am Großen Wannsee. Hausnummer 56 bis 58. Im Kriegswinter 1942 Schauplatz einer der folgenschwersten und unheimlichsten Konferenzen des NS-Regimes. Am Dienstag, dem 20. Januar, trafen sich hier 14 Spitzenvertreter aus SS, Partei und Ministerialbürokratie zu einer vertraulichen Besprechung mit Frühstück. Eingeladen von Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Einziger Punkt der Tagesordnung: die Endlösung der Judenfrage. 90 Minuten wurde verhandelt. 90 Minuten, die sich aus Dokumenten und mündlichen Zeugnissen mit großer Genauigkeit rekonstruieren lassen. 90 Minuten, die das Schicksal der Juden Europas besiegelten. Das war am 20. Januar 1942. Die Protokolle sind erhalten. Wie durch ein Wunder wissen wir heute Bescheid, was genau da gesprochen wurde. Ich zitiere aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz: Unter entsprechender Leitung sollen im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung von Geschlechtern werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Siehe Erfahrung der Geschichte. Das ist die Sprache der Unmenschen. So klingt das, wenn deutsche Faschisten eine Lösung suchen für ein ethnisches Problem. Die Menschen werden wie Material behandelt und werden schon in der Sprache als Material dargestellt. In einer Villa am Großen Wannsee, also in Berlin, trafen sich heute vor 70 Jahren, das heißt gestern vor 70 Jahren besser gesagt, führende Ministerialbeamte, Vertreter des NSDAP-Apparats und hohe SS-Führer unter der Leitung Reinhard Heydrichs, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes RSHA und stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Auf der Tagesordnung der Konferenz stand die Frage, wie die 11 Millionen Juden vernichtet werden sollen, die noch in Europa lebten. Wir wissen, was geschah. Die Idee war, die Juden einfach durch Arbeit zu vernichten, wie es in dem Protokoll heißt, sie straßenbauend in den Osten zu führen. Das muss, so eine Konstruktion muss man sich erst einmal ausdenken. Da ist eine Partizipialkonstruktion, straßenbauend sie in den Osten führen, bis zur Vernichtung. Das klingt natürlich wirklich nach Nazisprache. Heute wird man so etwas natürlich niemals mehr sagen. Es geschieht weltweit. Es werden Leute straßenbauend in die Vernichtung geführt, bombenbauend. Ich denke manchmal an diese Geschichten, also die sprechen von Menschenmaterial, ne? Und hier in Spanien zum Beispiel, der Personalchef ist der Jefe de Recursos Humanos. Also mir persönlich, dieses Recursos Humanos bei einer Firma, einfach das so zu sagen, für mich hört sich das an wie Menschenmaterial. Ne? Klar, ja, ja, das klingt richtig hässlich. Wie gesagt, Heydrich hat es ja sehr deutlich gesagt, in den Osten straßenbauend sollten diese Menschenmassen in den Osten getrieben werden. Die Teilnehmer der Konferenz rechneten damit, dass dabei, wie gesagt, schon ein Teil so sterben würde durch Erschöpfung, Überarbeitung. Denn die straßenbauend in den Osten zu treiben, hieß ja auch, die bekamen minimales Essen, Misshandlungen ausgesetzt, Tag und Nacht, Kälte, Hunger, und da würden schon die meisten sterben. Was dann auch so brutal klingt, ist dieses Wort Restbestand und entsprechend behandelt. In den Protokollen wird natürlich nicht gesagt, die werden vergast oder mit Kopfschuss beseitigt, sondern da steht einfach nur dieses entsprechend behandelt. Interessant ist, auch keiner der Anwesenden erhob Bedenken gegen diesen Plan des systematischen Völkermords. Mit den bürokratisch-technischen Vorarbeiten beauftragte Heydrich den Leiter des Judenreferats des Reichssicherheitshauptamtes Adolf Eichmann, der auf der Konferenz auch Protokoll geführt hatte. Herr Reichsamtleiter, ich darf Sie begrüßen. Obersturmbannführer Eichmann. Warum bestellt man uns zu Interpol? Will man uns verhaften? Haben wir silberne Löffel gestohlen? Obergruppenführer Heydrich, in seiner Eigenschaft als Präsident der Interpol, ist doch hier der Hausherr. Die Konferenzräume sind besonders geeignet. Zum Abhorchen wahrscheinlich. Nehmen wir uns in Acht, Doktor, was wir sagen. Ich komme trotzdem gern im Reichssicherheitshauptamt, verlaufe ich mir hier. Sieht aus wie die Hütte eines Wahnsinnsisraeliten. Vor einiger Zeit analysiert. Sehr schön. Sehr passend zum Anlass. Alle übrigen Herren sind bereits eingetroffen, bis auf den Herrn Reichsprotektor selbst. Der konnte wegen Nebels den Park nicht pünktlich starten. Heydrich steuert seine Maschine wieder persönlich? Er ist bereits gelandet. Wir erwarten ihn jeden Augenblick. Heydler. Ah, Sie an. Das Ostministerium. Auch mal wieder in Berlin, Sturmbannführer? Mhm. Was machen unsere schönen baltischen Provinzen? Es könnte besser sein, zum Beispiel mit ein paar von diesen Gasautos. Ich darf doch wohl bitten, Doktor. Ach, Unsinn, Gauleiter. Alles wasserdichte Figuren hier. Also, was ist? Ihr Dr. Wetzel, ihr Rassemensch, hat wohl den Mund ein bisschen zu voll genommen, was? Für die Verrückten brauche man die Sonderlaster nur nicht mehr. Wir warten immer noch, wir sehen nichts. Stattdessen schauen Sie uns die Unlaster mal. Ich frage mich, wozu ein Ministerium für die besetzten Ostgebiete, wenn Sie das Ausland dermaßen hängen lassen? Mein lieber Sturmbannführer, wir haben uns in der Kanzlei des Führers für Sie verwendet. Mehr können wir nicht tun. Es gibt wichtigere Einsatzräume. Wir sind ja weit vom Schuss. Mit uns kann man es ja machen, ne? Reißen Sie sich zusammen, Mann. Also, stehen Sie bequem. Es dürfte auch in Ihrem Interesse liegen, wenn wir das Gros der derzeit aus dem Reich geschobenen Juden woanders wegarbeiten. Nur was Sie bekommen, sind doch ganz lächerliche Quoten. 25.000 seit Oktober. Das meiste halten wir schon an in Lodge. Mit Rücksicht schon auf den Waggonbedarf der Wehrmacht. Das Ghetto Lodge ist noch mehr belastet als alle anderen. Wir sind gezwungen, laufend Luft zu schaffen. Wir holen laufend heraus. Nach Kulmov. Die Nachbarschaft, wo das erledigt wird. Die Fahrzeuge sind rund um die Uhr im Einsatz. Da bauen Sie doch mehr. Wir haben anderes im Sinn. Im Frühjahr stehen wir anders da. Eleganter. Wusstest du, Werner, dass der Schreibtischmörder Frager das Bundesverdienstkreuz hatte? Nee. Ja, das ist vielen Leuten nicht bekannt. Aber das hat er sich sicher verdient. Das hat er sich verdient. Kommen wir also zum Tode eines Faschisten, friedlich im Bett gestorben. Spaniens früherer Franco-Minister Manuel Fraga Iribarne ist friedlich im Bett verstorben. Nicht gestorben, der ist verstorben. Spaniens Faschisten trauern also um einen der ihren. Am letzten Sonntag ist der einstige Tourismus- und Informationsminister der Franco-Diktatur, Manuel Fraga Iribarne, im Alter von 89 Jahren, den Folgen einer Lungenentzündung erlegen. Der spanische Ministerpräsident und Chef der von Fraga mitbegründeten Volkspartei PP, die Postfrankisten, so nennt man sie auch gerne, Mariano Rajoy, würdigte ihn, er habe sich von zwei Prinzipien leiten lassen. Achtung, der Liebe zu Spanien und dem Verständnis von Politik als einer öffentlichen Dienstleistung. Naja, so reden die in der Öffentlichkeit. Manuel Fraga Iribarne wurde am 23. November 1922 im Galizien Villalba geboren. Ab 1951, mitten in der finstersten Phase des spanischen Faschismus und des Terrors, übernahm er seine ersten politischen Funktionen als Generalsekretär des Hispanischen Kulturinstituts und zwei Jahre später als Sekretär des Rates für Bildung. Das muss man sich mal vorstellen. Kurz darauf wurde er zudem Funktionär der Nationalen Bewegung, dem politischen Arm der Diktatur. 1962 wurde er von Franco zum Minister ernannt und hatte in diesem Amt unter anderem die Aufgabe, die Hinrichtung politischer Gegner zu verkünden. So im Fall des am 20. April 1963 in Madrid trotz internationaler Proteste exekutierten katalanischen Kommunisten Julián Grimau. Während in Spanien der Ausnahmezustand verhängt wurde, um noch brutaler gegen die Opposition vorgehen zu können, wurde Fraga ausgerechnet in Bonn vom ausgerechnet damaligen Bundespräsident Heinrich Lübke das große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband verliehen, was den damaligen Herausgeber der Frankfurter Rundschau, Karl Gerold, zur Rückgabe des ihm selbst zwei Jahre zuvor verliehenen Ordens veranlasste. Zur Begründung, Fraga spiele im diktatorialen Spanien des Generals Franco dieselbe Rolle, wie sie bei uns der unselige Goebbels gespielt hat, kritisierte er damals in seinem Blatt. Franco habe im Krieg gegen die Republik nur mit Hilfe der deutschen Faschisten siegen können, erinnerte er und schrieb weiter, dass diese schöne Bundesrepublik entgegen der aufkeimenden spanischen Freiheitsbewegung heute zwar nicht Kondorlegionen und Heulbomben schickt, sondern einen hohen Orden für einen frankistisch-faschistischen Minister. Fraga war ein lebendes Beispiel dafür, wie vorsichtig auch nach der Transición, dem Übergang zur Demokratie in Spanien, mit den Funktionären des alten Regimes umgegangen wurde. Unmittelbar nach dem Tode Francos im November 1975, für den die Bundesregierung in Bonn Halbmastflaggen ließ, wurde Fraga Innenminister und Vizeministerpräsident des Landes. In dieser Funktion war er unter anderem politisch verantwortlich für das Massaker von Vitoria im März 1976. Bewaffnete faschistische Polizisten hatten damals in der baskischen Stadt das Feuer auf protestierende Arbeiter eröffnet und 5 von ihnen getötet. Noch im selben Jahr gründete er auch die Volksallianz AP, die Vorgängerorganisation der heutigen PP, in der sich die gewendeten Frankisten zusammenschlossen und deren Generalsekretär Fraga wurde. 1989 wurde er schließlich als Kandidat der PP zum Regierungschef seiner Heimatregion Galizien gewählt und konnte erst 2005 von einer Koalition aus Sozialisten und Linksnationalisten aus dem Amt gedrängt werden. In seiner Amtszeit fiel unter anderem, und die Leute erinnern sich lebhaft an dieses Drama, das Drama um den Öltanker Prestige, der 2002 vor der galizischen Küste sank und eine der größten Umweltkatastrophen Europas auslöste. Die Behörden hatten dem Schiff damals das Anlaufen eines rettenden Hafens verweigert und das Auseinanderbrechen vor der Küste in Kauf genommen. Für Fraga war die Havarie kein Grund, seinen Jagdurlaub abzubrechen. Erst eine Woche später ließ er sich wieder in der Öffentlichkeit blicken und leugnete einfach die verheerenden Folgen für die Umwelt. Er sagte einfach nur, da kommen ganz kleine dünne Fädchen von unten aus dem Wasser, die kann man kaum sehen, von Umweltkatastrophe keine Spur. Ja, eben Liebe zu Spanien und Politik als öffentliche Dienstleistung. Wir spucken hier vom Niemandsland auf das Grab dieses faschistischen Untieres. Ja, weil du vorher auch von Heydrich geredet hast, ne? Der ist ja damals nicht im Bett gestorben. Ne? Den, hat der englische Geheimdienst hat den abgeschnitten. Mit tschechischen Widerstandskämpfern, den haben sie in die Luft gejagt. Und hier in Spanien auch, der als Nachfolger von Franco vorgesehen war, Carrero Blanco, der ist dann auch in die Luft geflogen mit seinem Auto. Aber dann fing's schon an, ja. Dann Franco ist schon im Bett gestorben, jetzt Fraga. Also auf andere Art und Weise zu sterben, ist offenbar in letzter Zeit nicht mehr so Mode, ne? Vielleicht ändert sich das wieder. Ja, die Sache ist auch die, dass in Spanien wurde niemals ein Faschist, ein Folterer und ein Massenmörder des Regimes bestraft für seine Verbrechen. Während in Deutschland doch immerhin einige Leute aufgeknüpft wurden, bestraft und auch vor die Justiz gezerrt, vor die Gerichte gebracht. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr entscheidender Unterschied zwischen diesen beiden Ländern. Deshalb herrscht hier immer noch diese große Angst der Leute. Ich merke das oft, wenn man mit älteren Leuten spricht, die haben wirklich noch Angst. Die fühlen sich gar nicht so sicher. Die denken, in jedem Moment können diese alten Faschisten wieder die Macht übernehmen. Sie wurden ja nie bestraft. Und das ist, wie wir wissen, immer ein Problem, wenn die Verbrechen straflos bleiben über lange Zeit. Dann stellt sich bei den Menschen eine Ohnmacht ein, die wahrscheinlich über Generationen noch weitergegeben wird. Also hier stellt man lieber den Richter vor Gericht, den Garçon, der ja, gerade diese Schweinereien des Faschismus aufdecken will. Richter Garçon hat vor 3 Jahren angefangen, die Verbrechen der Franco-Diktatur an dem Volk, an dem spanischen Volk zu untersuchen. Er hatte angeordnet, Massengräber zu öffnen und die ganze Sache auch juristisch aufzuarbeiten. Er wurde seitdem mit einem Hass verfolgt, den man einem Normalbürger in Deutschland vielleicht schwerlich erklären kann. Nun haben sie ihn vor Gericht gezerrt wegen anderer Dinge. Eine Korruptionsaffäre, die er untersucht hat als Untersuchungsrichter. Man klagt ihn also an wegen Amtsmissbrauchs. Er hat das gemacht, was ein Richter machen sollte. Er hat die Telefongespräche zwischen den unter Korruptionsverdacht stehenden Politikern und ihren Anwälten abhören lassen und aufgezeichnet. Und wegen dieses sogenannten Vergehens zerrt ihn nun die rechte neofrankistische Justizklicke und auch persönliche Feinde, die er hat im ganzen Justizapparat, die zerren ihn nun vor Gericht und wollen ihn verurteilen und ihn praktisch das Recht für 17 Jahre als Richter arbeiten zu dürfen absprechen. Er soll ein 17-jähriges Berufsverbot bekommen. Spanien, Absurdistan. Wir hatten vorhin schon gesagt, dass da Flughäfen gebaut wurden, wo kein einziges Flugzeug landet und wo der entsprechend Verantwortliche einfach sagt, ist doch schön, dann können die Leute da spazieren gehen. Solche Typen sitzen hier wirklich an der Macht. Da ist unser kleiner Wulff, unser Präsident Wulff in Deutschland, ist da ja sozusagen die Harmlosigkeit in Person, wenn man das mal vergleicht. Der hat einfach nur einen Kredit genommen, der hat noch nicht mal Millionen kassiert. Der hat einen mickrigen Kredit von 500.000 zu zinsgünstigen Bedingungen bekommen und steht auf der Abschussliste des gesamten Establishments. Naja, er hat wahrscheinlich noch andere Vergehen, die wir nicht kennen. Er hat wahrscheinlich hinter den Kulissen vielleicht noch andere Sünden begangen, die wir nicht wissen und deshalb soll er abserviert werden, wer weiß. Thank you. Sind Sie jetzt der Glöckner von Notre-Dame-Gruppenführer? Berichte gerade von meiner Zuchthausinspektion. Kreaturen wie Ausgeburten der Hölle, wo bleibt da, frage ich, die völkische Hygiene? Man sollte die meinen Leuten vom Rasseabdamm vorführen, zur Ausmusterung. Die Parteikanzlei steht schon immer auf dem Standpunkt, dass der Verbrecher ohne viel Federlesens ins KZ gehört. Der Reichsführer SS ist allein zuständig für alle asozialen Elemente. Was willst du? Ach, recht ist, was dem Volk nützt. Da hat es sich nicht überall rumgesprochen. Nicht mal im Ministerium für Justiz. Mich können Sie nicht meinen, Herr Kamerad. Ich bin alter Nationalsozialist, wie jeder hier. Mir liegt jeder Humanitätsduselei fern. Ich höre, sucht man einen neuen Präsidenten für den Volksgerichtshof. Der Reichsführer für seinen Teil würde sicher eine Persönlichkeit ohne Wenn und Aber in diesem Amt befürworten. Wie denken Sie darüber, Dr. Freisler? Da möchte ich mich lieber bedeckt halten. Sie sind ja heute alle so gut aufgelegt. Erkläre gerade dieser reizenden jungen Dame hier unseren Judenbegriff, Gruppenführer. Ah, das interessiert mich. Ja, was ist denn nun? Wie sagten Sie, Herr Staatssekretär? Privilegierte Mischehe. Ja. Bei der privilegierten rassischen Mischehe, die nicht unter die besonderen Judenmaßnahmen fällt, unterscheidet man zwischen Ehen mit und Ehen ohne Kinder. Kinderlose Mischehen sind nur dann privilegiert, wenn der Ehemann arisch ist. Ist er aber Jude, dann sind sie es nicht. Das verstehe ich nicht. Wir gehen nach den Nürnberger Gesetzen davon aus, dass über die Blutsqualität der Nachkommen der männliche Beitrag entscheidet. So. Und wenn Kinder vorhanden sind? Dann ist die Ehe nur privilegiert, wenn sie nicht dem mosaischen Glauben erzogen werden. Auch wenn der Vater Arier ist? Auch. Verstehe ich wieder nicht. Sehen Sie, das Bekenntnis des arischen Vaters zum Judentum wiegt schwerer als ein arisches Blut. Er gilt nun gewissermaßen als Jude, kein Ist-Jude, aber Geltungsjude. Aha. Moment mal. Dann verwenden Sie auf einmal keine Rassemerkmale, sondern Glaubensmerkmale. Oh, bravo. Und ja, es ist nicht so einfach. Nein. Nehmen Sie es nicht tragisch. Es hat mich 6 Jahre Mühe und Schweiß gekostet, unsere Judengesetze zu formulieren und zu verstehen. Na, ich verstehe Sie immer noch nicht. Entschuldigen Sie. Dass er Wirklichkeit wird. Wirklichkeit ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit. Doch nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Angst. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben. Ob in New York, in Paris, in Stockholm. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 21. Januar 2012. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Niemandsland. Darmstadt. Das Unwort des Jahres 2011 lautet Dönermorde. Damit wird die Mordserie an 8 türkischstämmigen und einem griechischen Kleinunternehmer in Deutschland verharmlost, urteilt eine Jury aus Sprachwissenschaftlern. Unter mehreren hundert Vorschlägen fiel die Wahl dieses Mal auf den Begriff Dönermorde. Nach den Worten von Jury-Sprecherin Nina Janich werden damit ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und die Opfer selbst in höchstem Maße diskriminiert, indem sie aufgrund ihrer Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert werden. Mit Dönermorden wurden von der Polizei und den Medien die von einer neonazistischen Terrorgruppe verübten Morde an 10 Menschen bezeichnet. Der Ausdruck stehe dafür, dass die politische Dimension der Mordserie jahrelang verkannt oder willentlich ignoriert wurde, so die weitere Begründung. Die Unterstellung, die Motive der Morde seien im kriminellen Milieu von Schutzgeld- und Drogengeschäften zu suchen, sei mit dieser Bezeichnung gestützt worden. Damit sei über Jahre hinweg die Wahrnehmung vieler Menschen und gesellschaftlicher Institutionen in verhängnisvoller Weise beeinflusst worden. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten die Begriffe Gutmensch und marktkonforme Demokratie. Mit Gutmensch werde insbesondere in Internetforen das ethische Ideal des guten Menschen in hämischer Weise aufgegriffen, um Andersdenkende pauschal und ohne Ansehung ihrer Argumente zu diffamieren und als naiv abzuqualifizieren, urteilte die Jury. Ähnlich wie der meist ebenfalls in diffamierender Absicht gebrauchte Ausdruck Wutbürger widerspricht der abwertend verwendete Ausdruck Gutmensch Grundprinzipien der Demokratie, heißt es. Der Begriff marktkonforme Demokratie steht nach Auffassung der Jury für eine höchst unzulässige Relativierung der Demokratie, die als absolute Norm zu betrachten sei. Der Ausdruck geht zurück auf ein Statement von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wonach Wege zu finden seien, Zitat, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Ein Wortungetüm. Im vergangenen Jahr hatte sich die Jury für alternativlos als Unwort des Jahres entschieden. Ein ebenfalls von der Kanzlerin oftmals verwendeter Begriff. Mit ihm hatten auch andere deutsche Politiker die von ihnen bevorzugten Lösungsansätze für die Finanz- und Schuldenkrise bezeichnet. Früher hätte man gesagt Herrschaftssprache. Übrigens, 2009 hieß das Unwort des Jahres Betriebsratsverseucht. 2008 notleidende Banken. Alle Bürgerinnen und Bürger dürfen Vorschläge einreichen. Sie stammen aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Technik, Wissenschaft oder Medien. Mit seiner Aktion will das Darmstädter Institut nach eigenen Angaben auf öffentliche Sprachgebrauchsweisen aufmerksam machen und dadurch das Sprachbewusstsein und die Sprachsensibilität fördern. Nach Angaben des Instituts für Sprachwissenschaften an der TU Darmstadt, die das Unwort des Jahres seit 1991 kürt, waren dieses Mal 923 verschiedene Wörter von mehr als 2400 Personen vorgeschlagen worden. Am häufigsten waren dabei die Wörter Dönermord, Stresstest und Rettungsschirm genannt worden. Diesen Artikel hat formuliert Frau Eleonore Uhlich von der DAPD und die Redaktion führte Frau Julia Elvers-Güjot. Kommen wir zur Zahl der Woche. 32,8 Milliarden Euro Zinsen musste der Bundesfinanzminister im vergangenen Jahr zahlen. So wenig, heißt es, wie seit 1993 nicht mehr. Das geht aus dem vorläufigen Haushaltsabschluss für 2011 hervor. Grund ist der historisch niedrige Zinssatz für Staatsanleihen. Anfang der 90er Jahre lag die Verschuldung des Bundes noch bei unter 500 Milliarden Euro. Inzwischen sind es rund 1,3 Billionen Euro. Weil Staatsanleihen der Bundesrepublik als besonders sicher gelten, ist die Nachfrage bei Investoren trotz niedriger Zinsen groß. In der vergangenen Woche gaben sich Anleger sogar mit einer negativen Rendite zufrieden. Sie zahlten eine Prämie dafür, dass sie das Geld beim Bund anlegen können. Kommen wir noch einmal zu dem leidigen Thema Bundespräsident, immer noch in aller Munde, in aller Ohren, in den Medien. Christian Wulff, die Affäre um falsche Freunde und Billigkredite geht in die sechste Woche. Und sie sorgt mittlerweile dafür, dass jedes Wort des Präsidenten gewogen wird. Das sagt der Spiegel in seiner Printausgabe von dieser Woche. Und er fährt fort. Selbst der unbedeutendste Routinetermin ist inzwischen ein Politikum. So aufmerksam ist Wulff in den ersten 16 Monaten seiner Amtszeit noch nie beobachtet worden. Die Aussage, der Bundespräsident erziele seine Wirkung ausschließlich durch Gesten und Worte, hat sich für Wulff auf ungeahnte Weise gegen ihn gewandt. Wie soll ein Bundespräsident noch unbefangen agieren, wenn vor seinem Schloss 400 Menschen aufgebracht Schuhe in die Höhe recken, als Zeichen der Verachtung? Das haben sie natürlich von den Arabern übernommen. Wie soll er sein Amt ausfüllen, wenn inzwischen fast die Hälfte der Bundesbürger in Umfragen seinen Rücktritt wünscht? Und klar ist, dass er in den kommenden Wochen der größte Narr der Karnevalsumzüge sein wird. Das schreibt der Spiegel zum Thema Affäre von Bundespräsident Christian Wulff. Ein anderes furchtbares Thema, das viele tausend Frauen ängstigt, ist das Thema der schadhaften Brustimplantate. Es geht überhaupt um das Thema Gesundheit und was die Medizinindustrie, die Prothesenindustrie den Menschen so im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnten in die Körper eingepflanzt hat. Da gibt es Brustimplantate, künstliche Hüften und Stents. Und der Spiegel meint dazu, die werden in Deutschland nachlässig kontrolliert. Nicht mal Geräte, die Leben retten sollen, werden ausreichend geprüft. Die Schätzungen, wie viele Frauen Silikonimplantate der Firma PIP eingepflanzt bekommen haben, schwanken zwischen 2.400 und 30.000. Es gibt kein funktionierendes Register und keine Statistik, die den Verkauf und das Einsetzen der Silikonkissen erfassen. Und erst recht kann niemand nachverfolgen, wie oft sie leckgegangen sind. Mühsam versuchten die zuständigen Landesbehörden in den ersten Tagen nach Bekanntwerden der Affäre, deren Ausmaß zu recherchieren. Doch staatliche Stellen haben längst den Überblick verloren angesichts einer Wachstumsbranche, die jedes Jahr Zehntausende neue Medizinprodukte in den Markt drückt. 400.000 sind es insgesamt. Gehhilfen und Stützstrümpfe, Hörgeräte und Zahnkronen, Kondome und Blutbeutel, Herzkatheter, künstliche Kniegelenke. Bitte beichten Sie jetzt. Diese Hilfsmittel werden von Ärzten eingesetzt und sie tun es oft jahrelang, ohne dass genau geprüft wird, ob die Produkte dem Patienten überhaupt helfen. Nach deutschem Gesetz ist so ein Nachweis nicht notwendig. Die Produkte werden technisch geprüft, aber nicht die Umstände ihrer Verwendung. Das sagt Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Ciao. Dann haben wir noch eine Zahl. 900 Tonnen Antibiotika werden in Deutschland jährlich an Tiere verfüttert. Den Bundesbürgern werden insgesamt 300 Tonnen verschrieben. Palästinenserführer Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Dann geht es um die leidige Schuldenkrise, die ja schon zur Dauerinstitution geworden ist. Es geht um den neuen Super Mario, der da in der Zentralbank sitzt. Seit die Europäische Zentralbank in letzter Zeit die Märkte mit billigem Geld flutet, kaufen die Banken wie verrückt Staatsanleihen und verdienen glänzend mit billigem Geld, das heißt mit unserem Geld. Doch von Entspannung kann keine Rede sein. Die Kreditwürdigkeit von 9-Euro-Ländern wurde gerade mal wieder herabgestuft. Die Probleme, so schreibt der Spiegel in seiner Analyse, sind zu tiefgreifend, als dass sie sich mit einem Griff in die Trickkiste lösen ließen. Denn ein Trick ist die neue Strategie der Europäischen Zentralbank durchaus. Sie sorgt künstlich für Nachfrage nach Staatsanleihen, indem sie die Banken mit billigem Geld flutet. Auf diese Weise kann sie selbst ihre Bondkäufe einschränken, die auch in der Zentralbank noch umstritten sind. Wie gesagt, für die Banken ist das ein glänzendes Geschäft. Sie können sich bei der Zentralbank zum aktuellen Leitzins Geld für 3 Jahre borgen. Wenn Sie dafür zum Beispiel am vergangenen Freitag italienische Staatsanleihen kauften, bekommen Sie dafür 4,83% Zinsen. Die Anleihen können Sie wiederum als Sicherheiten bei der Zentralbank einreichen und erhalten so weiteres Geld für 1%. Das heißt, die Kapitalisten, die Finanzspekulanten haben das perfekte Perpetuum mobile erfunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Diese Durchsage. Der Staat leiht ihnen billiges Geld, das sie teuer weiterverleihen und verdienen sich eine goldene Nase, ohne überhaupt nur einen Finger krumm zu machen. Geld, für das andere Menschen schwer arbeiten müssen und das so vielen anderen Menschen gerade weggenommen wird. Kommen wir zum Thema Außenpolitik. Washington. So deutlich hat das noch keiner formuliert, der in Washington politisch etwas zu sagen hat. Es ist Zeit, Iran anzugreifen, heißt der Aufsatz in der neuen Ausgabe der US-Fachzeitschrift Foreign Affairs, der Nahost-Experten von Teheran bis Tel Aviv aufgeschreckt hat. Dabei geht es nicht nur um den aggressiven Inhalt, sondern auch um die Person des Autors und dessen Nähe zum Pentagon-Chef, Matthew Cranick, 34 Jahre alt, war bis Juli 2011 als Special Advisor, als Sonderberater im Büro des Verteidigungsministers, verantwortlich für Strategien und Politik gegenüber Iran. Derzeit arbeitet der Atomwaffenexperte als Assistenzprofessor an der Georgetown University in Washington. Er gehört dem einflussreichen außenpolitischen Expertengremium Council on Foreign Relations an. Das klingt natürlich erschreckend. Council on Foreign Relations heißt natürlich bombardieren, andere Völker bombardieren, ihnen das Öl wegnehmen. Ist da ein Bild von dem drin, von diesem 34-Jährigen? Ich sehe ihn schon vor mir. Nee, da ist kein Bild drin, aber so ein, stellen wir ihn so uns vor. So ein Schnösel, ja. Von irgendeiner Wirtschaftseliteschule runtergekommen, ne? So müssen wir uns den vorstellen. Nee, ein Bild gibt's nicht, aber du kannst ja gerne im Internet gucken, ob du eins findest. Ich stelle mir den vor, weißt du, so ein Brauker-Typ, ja, mit gehöhltem Haar und das sind diese Menschentypen, ja, auf die man aufpassen muss. Ne? Also, ja, aber die geben den Ton an. Ne? Naja, also, und die Ideologie, die dahinter steckt, ist dann die gleiche wie bei Cheney, bei Wolfowitz, bei diesen Leuten, die eben früher da am Sagen. Wir haben es auch gerade bei der Wannsee-Konferenz gehört, in dem Film, der wirklich sehr drastisch vorgeht. Die Szenen sind natürlich nachgespielt. Endlösung, Judenfrage, Aufräumen, Gasautos. Heute heißt das einfach Atomwissenschaftler abknallen, bombardieren, auslöschen, wegradieren. Also es ist dieselbe Sprache. Es ist der, ich würde sogar sagen, fast der gleiche Faschismus, der stattfindet. Mit anderen Mitteln und mit technologisch natürlich viel, viel, viel gefährlicheren Möglichkeiten, als die Nazis in den 40er Jahren hatten. Ich schlage vor, fast zum Schluss dieses Katastrophenblocks noch etwas zu sagen zum Thema Hitler. Adolf kommt an die deutschen Kioske. Ein britischer Verleger will Auszüge aus Mein Kampf an die deutschen Zeitungskioske bringen. Jetzt ist die Frage, ist das ein Skandal oder eine längst notwendige Entmystifizierung? Das Massenmedium. Darf man sich in ein Café in der Fußgängerzone von Berlin oder Stuttgart oder Köln setzen und Adolf Hitlers Mein Kampf lesen? Für Peter McGee, so heißt der Bursche, der ist 51 Jahre alt, ist die Sache völlig klar. Natürlich, und er setzt fröhlich nach, es ist längst überfällig, dass eine breite Öffentlichkeit die Möglichkeit bekommt, sich mit dem Originaltext auseinanderzusetzen. Das stinkt natürlich schon nach Geschäftemacherei mit einem Text. Er will den an die Kioske bringen und will damit sich eine goldene Nase verdienen. Schlau. Weil McGee sich seiner Sache so sicher ist, will er Auszüge des Pamphlets nun nachdrucken. Auflage 100.000 Stück. Naja, ich weiß nicht, wenn er eine Mark nimmt. Von jedem eine Mark hieß das früher, ne? Hat er 100.000 Mark in der Tasche. Also als kleine Broschüre von rund 15 Seiten. Er will zunächst nur 3 Folgen auf den Markt werfen. Auf dem Titel prangt, schön gruselig, die Silhouette Hitlers, einen Anonymisierungsbalken über den Augen. Darauf die Zeile, das unlesbare Buch. Das heißt, den Skandal liefert dieser Mann dann natürlich auch gleich mit. Denn was der umtriebige Brite plant, könnte bayerische Beamte in Aufruhr versetzen. Anders als häufig angenommen, ist Mein Kampf in Deutschland nicht verboten, Werner. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du kannst Mein Kampf lesen, haben, über den Tisch werfen, jemanden an den Kopf knallen, den Neonazis wie ein Telefonbuch um die Ohren hauen. Zu Studienzwecken zum Beispiel und so. Wenn der sagt, das nicht lesbare Buch, also das kann ich nur unterstreichen, das stimmt. Ja. Ich habe mal versucht, das zu lesen und bin aber über die ersten 50, 60 Seiten nicht hinausgekommen, weil es ist wirklich unlesbar. Ja. Also man findet keinen Sinn da drin. Ja. Da werden irgendwelche Sachen angefangen, angesprochen, eine Idee und dann kommt plötzlich was ganz anderes. Es wird nicht weiterentwickelt, zu Ende geführt. Also ich muss das weglegen. Ich konnte das nicht lesen. Ich habe das mal in Auszügen gelesen bei Reinhard Kühnel, einem Politologen der Universität, ich glaube der Uni Bielefeld. Der hatte ein Buch rausgegeben über Faschismustheorien und den Faschismus und im Apparat, im Anhang, ein sehr dicker Apparat, da wurde haufenweise zitiert aus Hitlers Mein Kampf, die Highlights und das reichte mir schon. Ordentlich gruselig und hässlich, wie eben diese Nazi-Ideologie war. Es geht also darum, ob der bayerische Freistaat das erlauben wird, denn der hat die Rechte an Hitlers Buch und hat auch nach dem Tod Hitlers dessen Vermögen eingezogen und beansprucht seither auch die Verwertungsrechte an Hitlers Mein Kampf. Bisher scheitert ein Nachdruck stets am Widerstand der Münchner. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Gespräche über Schuldenschnitt für Griechenland. Vor der heutigen Verhandlungsrunde sprachen Vertreter des Internationalen Bankenverbandes von deutlichen Fortschritten. Die griechische Regierung zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung sehr bald möglich sei. Ein Forderungsverzicht der Gläubiger ist die Voraussetzung für ein zweites Hilfsprogramm für Griechenland. Streit um iranisches Atomprogramm. Die USA und Deutschland haben das Land erneut zum Einlenken aufgerufen. Der Iran könne noch immer an den Verhandlungstisch zurückkehren, sagte US-Außenministerin Clinton nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Westerwelle. Westerwelle betonte, ein iranisches Atomprogramm werde nicht akzeptiert. Suche nach 21 Vermissten auf der gekenterten Costa Concordia geht weiter. Das Schiff hat sich wieder stabilisiert, nachdem es gestern weiter abzusinken drohte. Die italienische Regierung beschloss den Notstand für die Gegend, so stehen mehr Gelder und zusätzliche Hilfe bereit. Bayerischer Filmpreis verliehen. Steffi Kühnert und Milan Peschel wurden für ihre Rollen in Halt auf freier Strecke geehrt. Das Drama über einen an Krebs erkrankten Familienvater bekam auch den Produzentenpreis. Regisseur Wim Wenders wurde für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Borussia Mönchengladbach schlägt Bayern München. In der Fußball-Bundesliga hat sich die Borussia zum Rückrundenauftakt mit 3:1 gegen den Tabellenführer durchgesetzt. Die Niederlage der Bayern wurde durch einen missglückten Abschlag von Nationaltorwart Neuer eingeleitet. Die Wetteraussichten? Heute teils kräftige Niederschläge, vor allem in der Osthälfte auch Schnee. Höchstwerte zwischen 3 und 11 Grad. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Tja, wie gehabt, wieder eine x-te Griechenland-Konferenz. Es geht immer weiter um dasselbe, Schuldenschnitt. Wer weiß, vielleicht haben die Griechen Glück und kriegen einfach einen großen Teil ihrer Schulden erlassen. Wer weiß. Jetzt Nachrichten von dir, Werner. Du hast da ja, Katie Holmes zum Beispiel. Hat sie Grund, eifersüchtig zu sein? Jedenfalls wird sie sehr aufpassen müssen, weil Tom Cruise dreht seinen nächsten Film mit zwei ganz schnuckeligen Filmsternchen, die 30 und 32 Jahre alt sind. Dann Angelina. Sie ist nicht die neue Mujer Diez. Warum? Sie ist nicht vollständig. Sie ist nicht komplett. Es fehlt ihr ein Stück vom Ellbogen. Das ist ja rausgeschlagen worden mal früher bei irgendwelchen Dreharbeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, wird sie jetzt von Brad Pitt verstoßen? Britney Spears, ist sie ein Sex-Junkie? Ist sie sexsüchtig? Kann man ihrem Ex-Leibwächter, diesem Gorilla Fernando Flores, glauben, wenn er das behauptet? Was ist los mit Demi Moore? Sie sieht ganz schlecht aus. Magersucht, Anorexie, gerade mal 2 Monate von Ashton Kutcher getrennt und jetzt das. Und Letizia? Was steckt hinter Cristiano Ronaldo, seinen schlechten Leistungen, immer wenn er gegen den Fußballclub Barcelona spielt? Ist seine Mutter schuld? Vor erst einem Jahr war sie bei ihm eingezogen und jetzt hat er sie vor die Tür gesetzt. Gefällt ihr Irina Shayek nicht, Cristianos Freundin? Also, das sind natürlich auch Nachrichten, die wir ab und zu bringen müssen. Nicht immer nur Krise und steigende Arbeitslosigkeit und Rassismus und Korruption, Nazi-Szene in Deutschland, der Kampf gegen die Reichen da oben, gegen uns hier unten oder auch umgekehrt von uns hier unten, gegen die da oben. Diese Nachrichten ist ja das, was sehr viele Leute beschäftigt und vielleicht sollten wir die ab und zu auch wieder erwähnen. Aber wir müssen natürlich aufpassen, nicht, dass wir eines Tages dann auch das Bundesverdienstkreuz kriegen wie Fraga. Wenn das passieren würde, das wäre dann ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir Niemandsland lieber einstellen und aufhören damit. Vielleicht noch ein paar Schnipsel jetzt hinterhergeworfen, wieder aus der realen Welt. Schlecker ist pleite, die Drogeriekette kann ihre Gläubiger nicht mehr bedienen. Ein Gericht muss über den Fortgang der Geschäfte entscheiden. Es herrscht natürlich unter den Angestellten Angst vor einem drastischen Arbeitsplatzabbau. Dann hatten wir schon berichtet, der alte Faschist ist tot, hurra, spuckt auf sein Grab. Dann über die armen Tausende von Frauen. In der Welt sollen es übrigens Millionen sein, die Opfer der minderwertigen Brustimplantate geworden sind. Dann etwas Neues über das gesunkene Kreuzfahrtschiff Concordia vor der italienischen Küste. Da ist dieser schwimmende Palast mit über 4000 Menschen an Bord Opfer einer Bier- oder Schnapslaune eines eitlen und inkompetenten offensichtlich und wahrscheinlich auch feigen Kapitäns geworden. Vielleicht symbolisch für die Zeit. Der Kapitän hat geäußert, er sei ausgerutscht, in ein Rettungsboot gefallen und abgetrieben. Das ist so, als würde ein Bankier, der geklaut hat, sagen, mir ist das Geld in die Tasche gehüpft. Mir sind die 5 Millionen, ich ging vorbei mit meinem Anzug, mit meinem breitkrempigen Taschenanzug und da sind mir die Millionen in die Taschen gesprungen. Der Mann ist also ausgerutscht, in ein Rettungsboot gefallen und abgetrieben. Toll. Dann, ja? Ja, jedenfalls war er in dem Moment, wo er ausgerutscht ist, schon nicht mehr in seiner Kabine, ja, weil da war ja jetzt auch so ein blondes Gift, so eine 25-jährige Moldawierin mit ihm zusammen und vielleicht hat sie ihn aus seiner Kabine gejagt. Wer weiß. Ja, das sind ja so Manöver, die er da auch unternimmt, um sich irgendwie zu rechtfertigen vor der Öffentlichkeit. Dann hatten wir in dieser Ausgabe natürlich berichtet über Spanien. Spanien nimmt immer mehr die Züge eines Absurdistan an. Da ist ein Richter, der Richter Garzón, der wird von Kriminellen auf die Anklagebank gezerrt und von seinen rechten Kollegen wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, die sogenannte Tramagürtel, angeklagt. Das ist interessant. Außerdem droht ihm ein Verfahren wegen, sagen wir mal, Untersuchung der Verbrechen des Franquismus. Die verkehrte Welt kann verkehrter nicht mehr sein. Die Korruptionsprovinz Nummer 1 hier in Spanien ist natürlich Valencia. Vorzeigekorruption vom Feinsten. Sparkassen und Banken sind pleite gegangen, während die Direktoren sich die Milliarden in die Tasche stecken. 450 Schulen sollen geschlossen werden, während der Präsident der Region sich ein Denkmal für 50 Millionen Euro an einem Geisterflughafen errichten lässt. 5,4 Millionen Arbeitslose hat das Land mittlerweile. Spanien 2012. Bienvenidos. Was wir auch noch kurz anklagen und ansprechen müssen, ist das Management von Mercedes-Benz. Die benutzen nämlich auf einer sogenannten Verkaufsförderungsveranstaltung das legendäre Foto des Revolutionärs Che Guevara und schraubten ihm kurzerhand einen Mercedes-Stern auf die Baskenmütze. Es hagelte Proteste international in vielen Internetforen. Das ist natürlich eine große, große, große Schweinerei. Und damit enden unsere Katastrophen. Jo. Der Poplieder, die in Deutschland im vergangenen Jahr am häufigsten gespielt wurden und auch gewählt wurden in alle Charts und alle Tabellen und alles, was da so zu wählen gibt. Das war ein Lied. Das klingt sehr schön. Das ist ein Text, der heißt Nur noch kurz die Welt retten. Wir hören dieses Lied und danach geben wir ein paar Informationen über den jungen Mann, der das Lied singt. Tim Bensko. Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an, ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum, ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten, danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Tim Wensko gilt als der Durchstarter der Stunde im deutschsprachigen Pop. Entdeckt wurde der 26-Jährige bei einem Talentwettbewerb der Söhne Mannheims. Keine Unbekannten hier im Niemandsland. Sein Debütalbum Wenn Worte meine Sprache wären landete auf Platz 1 in der LP-Download-Chart von Media Control. Mit dem Titelsong und dem Hit Nur noch kurz die Welt retten eroberte der blondgelockte Bade die Bühnen der Republik und die Herzen vieler dahinschmachtender Konzertbesucherinnen. Wer im Vorprogramm von Elton John und Joe Cocker spielt, darf sich zu Recht zur ersten Garde der deutschsprachigen Popmusik zählen. Als Sieger beim Bundesvision Song Contest 2011 hat er seinen Markt- und Popularitätswert noch mehr gesteigert. Lange bevor Nur noch kurz die Welt retten zur Hitsingle wurde, wollte der 11-jährige Tim Wensko lieber Fußballprofi werden. Beim 1. FC Union wurde ihm seine steile Sportlerkarriere prophezeit. Bei endlosen Trainingseinheiten im Sportgymnasium setzte allerdings ein Umdenken ein. Zitat, mir war klar, ich muss Musik machen und ich war mir sicher, dass das alles ganz toll werden würde. Das kann nur groß werden, weil es groß werden muss. Ohoho. Und weil ich es weiß. So selbstbewusst ist dieser junge Mann aufgetreten. Tim Wensko. Das Album Nur noch kurz die Welt retten? Nein, das Album hat einen anderen Titel. Das Album heißt Wenn Worte meine Sprache wären. Hören wir uns dieses Lied noch an. Das ist auch ein sehr schönes Lied. Wenn Worte meine Sprache wären. Tim Wensko. Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt, in all den schönen Worten, wie viel mir an dir lag. Ich kann dich nur ansehen, weil ich dich wie eine Königin verehr. Doch ich kann nicht auf dich zugehen, weil meine Angst den Weg versperrt. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätt dir schon gesagt, wie gern ich an deiner Seite wär, denn du bist alles, alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt, du kannst nicht hinter die Mauer sehen. Aber ich begreife nicht, dass es dich so kalt lässt, dir könnt der Himmel auf Erden entgehen. Der Himmel auf Erden. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich noch nicht gefunden hab. Der erste Sonnenstrahl. Wenn alles leis ist, dann ist deine Stimme da. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte. Ich weiß es dir zu sagen, wär nicht schwer. Wenn Worte meine Sprache wären, FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Ja, es war einiges los diese Woche. Wir hatten gerade berichtet über den Untergang der Titanic 2. Concordia, da waren übrigens viel mehr Leute an Bord, fast doppelt so viele Leute an Bord wie auf der Titanic, Werner. Das ist natürlich über 4000, ja. Über 4000 Menschen. Es gab an die 20 Tote oder etwas mehr. Und wir wissen nicht, wie viele Verletzte und auch jede Menge Vermisste. Man hat da noch gar nicht so klare Zahlen vorliegen. Das heißt, wegen der Schnapslaune eines Vollidioten, eines Betrunkenen vielleicht sogar, wer weiß. Oder wegen einer Chuleria, wie man hier sagt. Er wollte das Schiff ja möglichst nah an die Küste führen, um wahrscheinlich diese moldawische Blondine zu beeindrucken, wer weiß. Nee. Und sagen, guck mal, dieses große Schiff, das kann ich steuern und dahin fahren, mein Schätzchen. Und jetzt machen wir mal einen Blowjob. So ungefähr stelle ich mir diesen Burschen vor. Ist schief gegangen, tut uns leid, haha. Auch sehr symbolisch, es gibt natürlich Kritiker in Italien, die sagen, das ist sehr symbolisch für den ganzen italienischen Staat. Die vergleichen gerne dieses leckgeschlagene Kreuzfahrtschiff mit dem italienischen Staat und die Leute, die diesen Staat lenken, die sind ungefähr so wie dieser Kapitän, der dann hoch, bin leider ausgerutscht, in ein Rettungsboot gefallen und abgetrieben, der haut ab und lässt die Leute im Stich. Und der andere, der Berlusconi, Bunga Bunga, und dann verschwindet er genauso wie dieser Kapitän. Genauso sang- und klanglos. Das sind die Führer der Nation. Wannsee-Konferenz. Ich habe da natürlich auf YouTube vorhin einen Film entdeckt. Der ist meiner Meinung nach sehenswert. Wir gucken mal, ob wir da noch ein paar kleine Informationen zu bekommen. Hast du noch etwas Kulturelles zu bieten dem Publikum? Ja, wir befinden uns im letzten Teil der Sendung. Eine Veranstaltung gibt es im Goethe-Institut wieder. Feliu Formosa. Ich lese einfach mal vor, was da in der Ankündigung vom Goethe-Institut ist. Das wird stattfinden am nächsten Dienstag, 24. Januar, um 8 Uhr im Goethe-Institut selber, oben im Veranstaltungsraum, Kaje Manso, 24 bis 28. Mit Feliu Formosa reisen wir zurück in wichtige Epochen der deutschen Literatur. Die Übersetzungen ins Katalanische umfassen Lessings Aufklärung, Schillers und von Kleists Weimarer Klassik und Romantik, Büchners Übergang zum Naturalismus und auch Brechts episches Theater. Damit schafft Formosa einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung deutschsprachigen Theaters in Katalonien. Zum Anlass gibt es eine zweisprachige szenische Lesung mit katalanischen und deutschen Schauspielern. Eintritt natürlich frei am nächsten Dienstag im Goethe-Institut in der Calle Manso. Fast schon zum Schluss der Sendung können wir ein bisschen über Gedankengut bei Jugendlichen sprechen und über neue Publikationen. Nazis im Kino, die machen sich natürlich immer gut. Es gibt ja im Kino so eine Art Nazi-Renaissance seit Jahren. Und die Nazis sind ja wie der Western eine feste Größe im Bewusstsein des Kinopublikums weltweit geworden. Und die Frage ist, warum stößt nationalsozialistisches Gedankengut bei vielen Jugendlichen, nicht nur in Ostdeutschland, auf fruchtbarem Boden? Und warum auch die Nazi-Ästhetik, warum ist die so attraktiv für viele Leute? Natürlich ist es die eigene Perspektivlosigkeit, die Tumbenhass auf alles Fremde auslöst. Aber bei vielen Heranwachsenden ist es auch ein Stück Faszination für faschistische Ästhetik. Das beginnt nicht selten in der Popkultur. Der Band Nazi-Schick und Nazi-Trash, faschistische Ästhetik in der populären Kultur von Markus Stieglitzer, das ist ein Buch, das ist erschienen im Berz und Fischer Verlag, stellt die These auf, dass eben diese Populärkultur die faschistische Ästhetik als Nazi-Schick und Nazi-Trash enthistorisieren und auf diese Weise ein ebenso makabres wie genießbares Bild einer mordenden Gesellschaft zeichnen. In Comics und Filmen, in Bühnenshows und Medienkunst. Ein erhellender Band über fatale Moden der Populärkultur, insbesondere im Kino. Denken wir einfach an Filme wie Inglourious Basterds und was uns alles so geboten wird. Filme, die eigentlich keine Mechanismen zeigen, wie entsteht Faschismus, wohin führt Faschismus, sondern Filme, die den Faschismus benutzen, die Nazi-Ästhetik wie ein Videoclip, da irgendeine Abenteuergeschichte, eine Western-Geschichte reinpacken und das Ganze dann dem Publikum verkaufen als Genrebildchen und die Menschen, die kein Wissen haben für die Jugendlichen, die jetzt 16, 17, 18 sind, die über null historisches Wissen verfügen, weil weder Schule noch Elternhaus oder Umfeld ihnen das vermitteln, die in deren Köpfen wird wahrscheinlich Verheerendes angerichtet durch so eine Art von enthistorisierende Nazi-Ästhetik. Und das ist meiner Meinung nach sehr gefährlich. Hast du einen interessanten Film gesehen die letzte Woche? Film im Kino nicht, aber ich war bei diesem Dokumentarfilm, den wir letzte Woche angekündigt haben, da der gezeigt wurde, Ojos que no ven, also über Opfer des Faschismus, ja. Aber nach Francos Tod, also zwischen 1975 und bis jetzt letztes Jahr mit mehr als 100 Todesopfern ermordeten. Wir hatten ja auch ein Beispiel zum Fragernachruf, ja, ja. Ne? Der genau. Mord an den Arbeitern. Ja. Also ich habe viele von den Namen und Fällen, die da geschildert wurden, konnte ich mich dran erinnern, aus der Zeit, wo es passiert ist, also von Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bis heute. Aber dann liest du das oder hörst du das in der Zeitung und dann vergisst es wieder. Aber doch frappierend, ja, über 100, also so ähnliche Zahlen wie in Deutschland, vielleicht nicht ganz so viel, aber doch, ja. Und also schon deshalb war das eigentlich sehr gut und sehr wichtig, ne, dieser Film. Ich weiß nicht, ob und wann der jetzt wieder wo gezeigt wird, aber lohnt sich das anzugucken, einfach deshalb, damit das nicht in Vergessenheit gerät und dass wir uns dran erinnern, wo die Gefahr ist. Ne? Und so wie es ökonomisch, wirtschaftlich aussieht, ist es also leicht möglich, weil den Leuten halt niemand, weil sie es nicht gelernt haben, weil ihnen niemand erklärt, woher die Krise wirklich kommt, ist es sehr leicht möglich, dass sie halt diesen rechtsradikalen Extremisten wieder auf den Leim gehen und auf dieses populistische Geschwätz reinfallen. Punkrock schon zum Abschluss unseres heutigen Niemandslands. Die Gruppe Jupiter Jones mit dem Lied Unfassbarer Grund. Noch ein Lied von Jupiter Jones. Deine Zeit. To everyone out there, midnight listeners, you're listening to Niemann's Land 91.4 FM Contrabanda, Barcelona, a free voice in a world of little freedom. Ja, das war Rose. Sehr schön, wunderschöne Stimme, unsere britische Niemandsland, Kunja. Zum Schluss noch ein paar Worte. Ja, weil wir jetzt gesehen haben, Fraga, Manuel Fraga ist friedlich im Bett gestorben, Carrero Blanco wurde in die Luft gejagt. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten zu sterben. Denken wir an diesen Haider da in Österreich, die auch so ein rechtsradikaler Typ aus Korinth, glaube ich. Der ist dann besoffen mit 160 im Auto gegen irgendeine Hauswand gefahren und das war es dann auch. Aber gut, das kann ja jedem passieren. Ja, das riecht auch ein bisschen nach Mossad, ne? Nach Geheimdienst. Jedenfalls, ich sag, das kann jedem passieren. Da waren zum Beispiel zwei, die haben sich schon länger nicht mehr gesehen. Ne? Dann sagt der eine, ich habe gehört, deine Schwiegermutter ist gestorben. Was hatte sie denn? Und dann sagt er, ein bisschen Bargeld. Der Kühlschrank war relativ voll, dann halt ihre Ohrringe, den Ehering und so. Nee, ich meine, was hat er denn gefehlt? Ja, eine ordentliche Lebensversicherung, Immobilien, Sparbücher, Juwelen. Nee, ich meine, woran ist er denn gestorben? Ach so, ja, das ist ganz dumm gelaufen, ne? Da waren wir zu Hause, wollten Abendessen machen, Kartoffeln. Und dann habe ich sie in den Keller geschickt, um Kartoffeln zu holen. Und dann ist sie da runtergefallen, die Kellertreppe, und hat sich das Genick gebrochen. Ja, und was habt ihr denn dann gemacht? Reis. Gut, wir müssen raus. Tschüss, adio, adios. Tschüss, bis nächste Woche. Die heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche zweimal wiederholt. Demnächst dann nur noch einmal, weil wir haben bei Contrabanda beschlossen, die zweifachen Wiederholungen zugunsten neuer Programme, die reinkommen, zu kappen. Unter www.niemandsland.contrabanda.org ab Dienstag etwa im Internet nachzuhören, die heutige Sendung. Viel Spaß und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich allen Freundinnen und Freunden und allen Damen und Herren, die unsere Sendung lieben. Tschüss!